ich bin veracht. Der Herr hat mich zum Leiden am Tage seines Zorns gemacht. Der Vorrat auszuhalten ist ziemlich klein. Man schenkt mir für den Wein der Freuden den bitteren Kelch der Tränen ein. Wie kann ich nun mein Amt mit Ruhe verwalten, wenn Seufzen meine Speise und Tränen das Getränke sein?